Aus Protest gegen die Hungerrationen, die uns in der britischen Zone zugeteilt werden, tritt heute die werktätige Hamburger Bevölkerung seit 12 Uhr in den Streik, um 16 Uhr die Arbeit wieder aufzunehmen. Nun, an und für sich ist die Demonstration in der Stadt bisher ruhig verlaufen. Die Betriebe marschieren teilweise geschlossen mit Plakaten und Schlagzeilen zur Kundgebung. Wir fordern saubere Betriebe, auch wir Angestellten fordern Lebensmittelzulagen und so weiter und so weiter. Wir sprachen noch mit einigen Leuten, die offenbar die Arbeit nicht niedergelegt hatten. Wir sprachen da einen Kraftfahrer, der sagte, ich habe Impfstoffe in meinem Wagen und die sind lebenswichtig, die müssen erst ausgeladen werden. Ein anderer sagte, ja, ich streike natürlich, aber nicht am Besenbinderhof, sondern ich gehe nach Hause, denn diese 4 Stunden Ruhe kann ich sehr gut gebrauchen. Ich habe wirklich Hunger. Dann ein dritter, ein Blumenhändler hier auf der Mönckebergstraße. Er verkaufte herrliche Tulpen und ich fragte ihn, warum er denn nicht streikt. Daraufhin sagte er mir, ja, wir sind nicht informiert worden von unserem Verband und deshalb streike ich auch nicht. Und daraufhin verkaufte er seine Tulpen für 15 Mark an seine Kundschaft, die sie ihm reißend abnahm. Der Streik geht mir nichts an. Ich komme vom Dienst und mache meinen Dienst weiter. Also ich halte diesen Proteststreik, Streik ist das ja nicht, das ist ja nur ein Protest gegenüber diesen hohen Preisen, die da sind. Und die müssen heruntergesetzt werden, weil die werktätige Bevölkerung das eben nicht erschwingen kann, diese hohen Preise. Nicht? Und da immer über hinweg gegangen wird von diesen Behörden, muss da mal ein Protest gemacht werden. Es ist ja erst eine Warnung. Der Streik, der kann ja erst dadurch entstehen, der kommt ja erst, nicht? Und dann kommt er in einem ganz anderen Ausmaße, wie die Herren sich das vielleicht vorstellen. Alle diejenigen, die heute zur Arbeit gehen, die sind reaktionär. Ich halte den Streik für richtig, leider zu spät. Ich habe eben etwas erlebt. Mauerleute, die arbeiteten, kamen 2, 3 so halbwüchsige Jungs und nahmen diesen Leuten einfach die Kelle weg. Warum? Ist das Demokratie oder Diktatur? Bitte. Ja. Also Augenblick, ich werde Ihnen auf das Erste was ist antworten. Diktatur? Nein, hier, Augenblick mal. Augenblick, Sie haben hier... Augenblick, Sie haben mir verschiedene Fragen gestellt. Sie haben vor allen Dingen erstmal wissen wollen, nicht wahr, welcher Partei ich angehöre. Ich gehöre weder der KPD an, noch der SPD an. Ich habe weder der früheren nationalsozialistischen oder irgendeiner anderen Partei angehört. Ich lehne es ab. Verstehen Sie? Ich bin in erster Linie Deutscher und in zweiter Linie bin ich Handwerker, nicht wahr? Ich bin mehr für die Arbeit. Erstmal von einer, wir können uns nach einem verlorenen Krieg, können wir uns nicht erlauben, wo wir noch die Besatzungsmacht da haben, dass wir jetzt schon mit Millionen Menschen streiken, die Arbeitsstunden, die uns dadurch verlustig gehen, die können wir uns bestimmt nicht erlauben, die holen wir nie wieder auf.